DJ K.A. 1, 3, 7 Rap, Pace, Rock'n'Roller. Homie, ich gebe Gas und bin der Beste hier. Mit einem Text von mir werden zwei deiner Texte wegradiert. Auf nem Fetzpapier bist die Scheiße eskaliert. Denn geht's um Zeilen, hab ich einfach keinerlei Respekt vor dir. Es wird schwer für alle Neider, schreib die Texte weiter. Kein Vergleich, leg das Mic hin, check es einfach. Rap ist scheiße, aber Haze entdeckt die Marktlücke. Rollen durch die Stadt in einem Benzer voller Schwarzköpfe. Ich bitte wahre Parts, weder leicht, was Köpfe. Weil keiner rappen kann, doch jeder in die Charts möchte. Und ich geb mir weiter richtig, bis es klappt. Dicht in der Innenstadt, mitten in der Nacht. Meine Technik ist der Shit, komm und battle meine Klick. Aber schon alleine meine Bars brechen dein Genick. Schon mal lieber deine Parts, Homie, denn ich bitte. Du bist Honey, Homie, also komm und roll mal eine bitte. Mach halt, pack dein Messer gleich aus. Scheiß drauf, Tarantino Flow, ich mach mit anderen Rappern Grindhouse. Mach mit anderen Rappern 1 gegen 1 aus. Zieh ne Train. Ich bin heiß drauf, Haze, ich bin hier, bin ich gegen das riskieren. Doch ich weiß, ich muss beweisen, bevor irgendwas passiert. Gib mir ein Beat, gib mir ein Bier und ich zerfetz dich. Bis alle kapieren, dass Hip-Hop nicht gleich Rap ist. Hey 7-6, Brat, der Flow, der Shit. Roll den Shit. Komm mit auf ne Reise, Homie, komm jetzt mit. Alle Haters und Mädels, Magla, Nebel, Haze gegen jeden. Hey 7-6, Brat, der Flow, der Shit. Roll den Shit. Komm mal mit auf ne Reise, Homie, komm. Die Chabos puffen Jason dagegen. Magla, Nebel, Haze macht die Regen. Runde 2 und bereit, jetzt ist der Untergrund am Mike. Dunkel und es scheint, doch wir haben ne kunterbunte Zeit. Ich bin unten mit den meisten, übelst krasser Scheiß. Und auch im Studio ist die Gürteltasche heiß. Ratte, du weißt, Zeile nur aus Bock. Reime rum im Kopf, Richtung Sonne, weil ich schreibe für den Block. Durch den Donner, Gedanken kreisen durch mein Kopf. Die sich entfalten und sie spalten und sie greifen dann auch noch. Also nehm ich mir das Hazer und blaze up auf jeden und Genick, ohne mir Bader zu legen. Cage fight geregelt, jeder gegen jeden. Tut mir leid, ich seh kein Gegner in der Gegend. Wer will rappen, wer will reden? Nimm dein Pad, du sollst dich legen. Du sollst dich, solang's noch geht, vom Tisch erheben und dann gehen. Gegen das System, Baba drehen und dann schweben. Regen, Haze, langsam legt sich der Nebel. Boom. Hey 7-6, Brat, der Flow, der Shit. Roll den Shit. Komm mit auf ne Reise, Homie, komm jetzt mit. Alle Haters und Mädels, Magla, Nebel, Haze gegen jeden. Hey 7-6, Brat, der Flow, der Shit. Roll den Shit. Komm mal mit auf ne Reise, Homie, komm. Die Chabos puffen Jason dagegen. Magla, Nebel, Haze macht die Regeln.